Straße an, nichts Böses, trink mein Bier. Auf einmal dieses bunte Weib, ich dachte erst, es wäre ein Tier. In ihren bunten Haaren waren viele Tintenkäfer drin. Da erkannte ich sofort, ihr Leben, das hat keinen Sinn. Anders sein, sicher ist ihr Zickenfreund ein impotentes Sadoschwein. Nun liegt sie auf dem Boden und überall das Blut. Sie wird wohl bald verrecken, ja, das klingt nicht gut. Ich springe auf ihr rum und das sieht bestimmt sehr lustig aus. Aus den geplatzten Augen tritt doch schon das Hirn heraus. Nun hab ich es geschafft und das Pankerweib ist tot. Jetzt das merke ich, die Sau, sie stinkt nach Kot. Ich nehme den Kadaver und häng ihn an die Laterne. Nun sieht diesen falschen Ding jeder Deutsche aus der Ferne.